Ich wollte zur Terrasse vorausgehen, aber er steuerte schon die Garage an und blieb stehen, als er dort den Kinderwagen sah. Nanu? Preston Zane meinte, sie hätten das Ding zurück in Mrs. Bells Garage gebracht. Hab ich auch. Irgendjemand hat ihn wieder hierher gebracht, schon zum zweiten Mal. Abermals packte mich diese idiotische Redseligkeit. Was hätte ich ihm in diesem Moment nicht gern alles erzählt, dass ich keine Ahnung hätte, was hier vorgehe, oder warum dieser Kinderwagen so anhänglich sei und mir wie Körpergeruch quietsch folge. Aber der abschätzende Blick lag wieder in den Augen mit den Sonnenfältchen und ich sagte lieber nichts weiter. Zweimal hintereinander? Respekt. Wobei seine Augen eine deutliche Sprache sprachen, zweimal derselbe Scherz, wie unwahrscheinlich, ob ich etwa log und warum oder etwas zu verbergen hätte. Ich log zwar nicht, hatte aber tatsächlich etwas zu verbergen, weil ich nicht als Wahnsinniger abgestempelt werden wollte oder als jemand, der auf irgendeine Weise in Ellie Bells Tod verwickelt war, jemand, der als Person von besonderem polizeilichen Interesse galt. Aber das war lachhaft, oder nicht? »Also, Vic, gehen wir endlich rein und lassen uns von der Klimaanlage verwöhnen.« »Gute Idee. Ich habe Kaffee gemacht, wenn's lieber nicht. Kaffee rauscht bei mir inzwischen nur so durch. Aber zu einem Glas Wasser sage ich nicht nein. Gern mit einem Eiswürfel, wenn möglich.« »Und Sie haben sich wirklich nichts eingefangen, ja? Sie sehen nämlich ein bisschen bleich aus.« »Nein, habe ich nicht.« »Jedenfalls nicht das, was er meinte.« Perley ging auf Nummer sicher. Sobald wir im Haus waren, zog er eine Atemschutzmaske aus seiner geräumigen Hose und setzte sie auf. Ich brachte ihm Eiswasser und goss mir Kaffee nach. Ich überlegte kurz, selbst eine Maske aufzuziehen, ließ es aber bleiben. Er sollte ruhig mein offenes Gesicht sehen. Wir setzten uns an den Küchentisch. Bei jedem Schluck aus dem Wasserglas zog er die Maske nach unten und anschließend wieder an ihren Platz. Der Schnauzer beulte sie ziemlich aus. »Laut Bericht waren Sie es, der Mrs. Bell gefunden hat. Muss ein schöner Schock gewesen sein.« »Was?« Meine anfängliche Erleichterung, in diesem Geisterhaus menschlichen Besuch zu erhalten, war der Vorsicht gewichen. Laut Canavan mochte Perley einem Rentnerverein angehören, aber Zane lag richtig. Der Mann war gewieft. Das Ganze fühlte sich wie ein Verhör an, nicht wie ein Höflichkeitsbesuch. »Ich erzähle Ihnen gerne noch einmal alles von vorn«, sagte ich, »aber ich hätte da selbst eine Frage, wo Sie schon mal hier sind.« »Da bin ich aber gespannt«, sagte Perley und entließ mich keine Sekunde aus seinem Polizistenblick. Die Lachfältchen an den Augen waren außer Funktion. »Officer Zane hat mir erzählt, dass Sie schon ewig auf der Insel wohnen.« »Ewig und 3 Tage«, sagte er, trank einen Schluck und wischte sich mit seiner großen Bauernpratze den Bart ab, ehe er die Maske wieder hochschob. »Ich weiß, dass Mrs. Bells Zwillinge durch Klapperschlangenbisse ums Leben kamen. Mich würde interessieren, wie man die Insel danach schlangenfrei bekommen hat. Wissen Sie etwas darüber?« »Oh ja, und ob?« Perley machte zum ersten Mal einen entspannten Eindruck. »Ich war nämlich dabei, als zur großen Jagd geblasen wurde. Wie alle Cops im County, die nicht gerade Dienst hatten. Dazu weitere 20 Jungs aus der Umgebung und sogar ein paar Mädchen. Alles in allem vielleicht 100 Leute, mindestens. Die halbe Insel war auf den Beinen, als gäbe es was zu feiern. War natürlich nicht so. Es war damals ein ziemlich heißer Tag, viel heißer als heute. Trotzdem hatten alle Stiefel an, lange Hosen, langärmelige Hemden, Handschuhe, Atemschutzmasken, wie ich gerade eine trage. Auch welche mit Schleier waren dabei.« »Schleier?« »Einige hatten ihre Imkerausrüstung mitgebracht, andere selbst irgendwelche Schleier gebastelt, aus Tüll oder wie das heißt. Sowas wie früher das Zeug an den Damenhüten, wenn's zur Sonntagsmesse ging. Also, das ist nämlich so.« Er beugte sich mit festem Blick vor und wirkte mehr denn je wie Wilford Brimley. »Also, so eine Schlange kann sich richtig aufbäumen, vor allem wenn sie Angst hat. Dann beißt sie nicht zu, sondern versprüht ihr Gift, wenn man das in die Augen kriegt.« Er winkte ab. »Es ist nur eine kurze Strecke vom Auge zum Hirn, dann gute Nacht.« Übergangslos fügte er hinzu, Wie ich sehe, hat Ihnen Ihr nächtlicher Besucher sogar den Schlangenstock von Mrs. Bell hinterlassen.